Und hier, wie immer zur vollen Stunde, die Nachrichten. Die Umweltorganisation Blue Ocean macht darauf aufmerksam, dass das Müllproblem auf Bali immer gravierender wird. Neben der wachsenden Bevölkerung und den Touristenscharen ist eine weitere Ursache dafür der grundlegende Wandel der Verpackungsmaterialien. Noch in den 70er Jahren war das Bananenblatt das gängige Verpackungsmittel. Dieses konnte man entsorgen, ohne in die natürlichen Kreisläufe einzugreifen. An dessen Stelle ist heute Plastik in allen Variationen getreten. Becher, Folien, Tüten, alles wird unkontrolliert ins Meer geworfen, da es auf der Insel keine entsprechende Infrastruktur zur Müllbeseitigung gibt. Blue Ocean appelliert daher auch an Touristen auf Bali, bewusst auf Plastikverpackungen zu verzichten. Begar. In Nordfrankreich hat ein Panther den Einwohnern der Kleinstadt Begar einen Schrecken eingejagt. Am Mittwochabend ist dort die Wildkatze auf dem Dach eines Wohnhauses gesichtet worden. Sie sei auf mehreren Hausdächern herumspaziert, teilten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit. Ein Amtstierarzt konnte die Raubkatze mit Hilfe eines Betäubungspfeils außer Gefecht setzen. Derzeit kümmern sich Tierschützer um den Panther. Wie er auf das Haus gelangen konnte, ist unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass er illegal in einer Wohnung gehalten wurde und durchs Fenster entkam. Wien. Die Betriebskosten in privaten Mietshäusern sind wieder gestiegen. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Mietervereinigung MVÖ hervor. Für den aktuellen Bericht analysierte die Mietervereinigung die Abrechnungen für das vergangene Jahr. Dem Bericht zufolge stiegen die Betriebskosten pro Quadratmeter um 3,4%. Dabei zahlen Mieterinnen und Mieter häufig für Kosten, die sie gar nicht selbst verursachen. Über ein Drittel der Betriebskosten entfallen nämlich auf Verwaltungshonorare und Versicherungsprämien. Ganz allgemein empfiehlt die MVÖ, die Abrechnungen genau zu kontrollieren. Bei rund 90% der überprüften Abrechnungen habe es nämlich Unstimmigkeiten gegeben. In ganz Österreich ist in der Nacht auf morgen eine partielle Mondfinsternis zu beobachten. Der Erdtrabant tritt ab 22:01 Uhr in den Schatten. Um 23.32 Uhr werden dann zwei Drittel der Mondscheibe von der Erde beschattet sein. Eine Mondfinsternis ereignet sich nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei genau auf einer Linie und der Mond wandert durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig oder nur teilweise in den Kernschatten der Erde eintauchen. In letzterem Fall spricht man von einer partiellen Mondfinsternis. Aus diesem Anlass bietet die Sternwarte der Universität Wien heute ein besonderes Programm an. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite. Burgenland. Der Sekthersteller Rheindorfer will wegen Anrainerbeschwerden nun doch kein neues Logistikzentrum im Burgenland errichten. Nur ein neues Produktionsgebäude werde nun gebaut, so ein Sprecher von Rheindorfer. Der geplante Bau des Logistikzentrums in einer burgenländischen Gemeinde hatte in den vergangenen Monaten auf Lokalebene für heftige Diskussionen gesorgt. Kritiker des Projektes befürchteten ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen, vor allem von LKWs. Der Sekthersteller hat bereits ein 122.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Der Bau der neuen Kellerei, nun ohne Logistikzentrum, soll im Frühling starten. Im Bezirk Rietz im Innviertel steht derzeit die Halle eines Müllentsorgungsunternehmens in Flammen. Der Brandalarm ging in der Nacht gegen 3.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Rasches Handeln war gefragt, denn neben der brennenden Halle befindet sich ein Lager mit Gefahrenstoffen. In der Halle selbst ist Altpapier gelagert. Mehr als 19 Feuerwehren mit über 200 Feuerwehrleuten sind im Einsatz. Wie der Rieder Bezirksfeuerwehrkommandant vor kurzem mitteilte, konnte das Übergreifen des Feuers auf das Gefahrenstofflager verhindert werden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Er rechne aber damit, dass es noch den ganzen Tag dauern werde, bis der Brand ganz gelöscht sei.